bist in den letzten Wochen ziemlich viel im Gespräch gewesen. Grund dafür war ein Artikel. Also interessant, dass es erst bei dem dann deutlich wurde, warum das der so viel Öffentlichkeit gefordert hat, weil du ja eigentlich von Anfang an diese Pegida-Bewegung dort in Dresden mit beobachtest und sehr aufmerksam guckst, was dort passiert. Aber jetzt durch einen Blog-Eintrag, der sehr viel über 214 Kommentare gibt es da jetzt schon mittlerweile drunter. Und zwar machst du einen Vergleich zwischen Pegida und NSDAP. Klingt erstmal ziemlich schräg. Von daher, wann ist denn dir das erstmal aufgefallen, dass es zwischen Pegida und dieser ehemaligen Nazi-Partei NSDAP, der Hitler-Partei, ja der 20er, 30er Jahre, dass es da Gemeinsamkeiten und Parallelen gibt? Ja, also vielleicht muss man vorweg sagen, es ging mir jetzt um Vergleich, also keine Gleichsetzung. Das ist ein Vorwurf, der natürlich immer sofort kommt, dass man jetzt einfach pauschal alle Demonstranten da als Nazis aburteilen will oder so. Darum ging es mir überhaupt nicht. Es ging mir auch nicht darum, die Pegida-Anhänger jetzt für das Dritte Reich verantwortlich zu machen oder etwas Ähnliches, sondern es ging mir wirklich nur um diese Bewegungsstruktur, wie sich so eine faschistische Bewegung konstituiert, wie sie Agitation betreibt, wie sie Gewalt betreibt. Also ein Vergleich mit der NSDAP vor der Machtergreifung, nicht etwa irgendwie mit der NSDAP, als sie dann an der Macht war. Dafür kann man natürlich niemanden verantwortlich machen. Auf die Idee gekommen bin ich einfach, weil ich, wie gesagt, seit Anfang an diese Pegida-Bewegung verfolge, weil man halt doch mit dem Herzen immer noch ein bisschen auch an Dresden hängt, selbst wenn man nicht mehr da wohnt. Aber wenn man 10 Jahre da gelebt hat, dann kümmert man sich halt trotzdem immer noch um die Stadt, obwohl es einem eigentlich auch ein bisschen scheißegal sein könnte, aber bei mir war das nicht so und ich habe dann von Anfang an Texte veröffentlicht, versucht das zu verstehen, versucht auch einzugreifen so ein bisschen in die öffentliche Diskussion und gleichzeitig, um mich selbst ein bisschen zu bilden, dann auch die Geschichte der Rechten in Deutschland recherchiert, viele Sachen gelesen und dann stößt man einfach unweigerlich auf Parallelitäten, die einem ins Auge fallen, wie viele Sachen früher schon mal da waren und jetzt wieder auftauchen. Und das wollte ich einfach mal herausstellen als Beitrag zur Aufklärung. Genau, Parallelitäten, du hast gesagt, die zu sehen sind. Was sind denn das für welche? Vielleicht können wir ja ein paar auftun. Du schreibst das ja auch in dem Artikel ziemlich gut, nimmst ja auch viele Zitate von Goebbels aus seinem Buch Der Sozi-Nazi, ja, eine Anleitung oder Frage und Antworten für den Nationalsozialisten 1932 erschienen, ja. Zitierst ja einiges davon. Vielleicht wollen wir mal kurz ein Zitat von Goebbels reinhören, ja, was du dort unter anderem mit aufgeschrieben hast. Alle Parteien haben das Volk belogen und betrogen. Keine hat es ehrlich gemeint und in der Praxis das auch nur versucht, was sie in der Theorie versprochen hatte. Sie kannten das Volk nur bei Wahlen. Aber sind die Parteien Deutschland und die Enttäuschung über ihren Betrug die Verzweiflung an unsere Zukunft? Sind die Parteien schlecht? Dann heraus aus den Parteien und mit dem Volke gegen die Parteien. Ja, das, was wir jetzt gehört haben, ist aus diesem Buch, ja, Der Sozi-Nazi, eine Anleitung, Fragen und Antworten für den Nationalsozialisten von Josef Goebbels 1932. Du hast gesagt, es gibt Parallelen zwischen der, wie es Jutta Ditfurth genannt hat, ja, rassistischen, antisemitischen, völkischen Massenströmung. Die hat von einer sozusagen neuen völkischen Bewegung gesprochen, die sich dort entwickelt. Was sind die Parallelen von Pegida zu ja, der NSDAP der 20er Jahre? Ich denke, man kann zwei verschiedene Gruppen von Parallelen unterscheiden. Einmal die inhaltlichen und einmal dann die strukturellen bzw. taktischen. Wenn wir mal mit den inhaltlichen Anfang, das Zitat, was wir gerade gehört haben, wird vielleicht eher dadurch auffällig, dass es halt überhaupt nicht schlimm ist, ja, also überhaupt nicht nach Goebbels klingt. Das ist eigentlich das Auffällige, dass es relativ normal klingt, naja, Parteien, wer mag schon Politiker. Und das ist eben so dieser harmlose Ansatzpunkt, wo faschistische Bewegungen immer eine gewisse Unzufriedenheit, die es auch zu Recht in der Bevölkerung gibt, abgreifen. Gefährlich wird es dann eben nur, wenn eine Partei sich konstituiert, die nicht als eine Partei unter mehreren auftritt, sondern mit einem totalen Anspruch auftritt, das gesamte Volk zu repräsentieren, die gesamte Macht dementsprechend auch ergreifen zu wollen und politische Konkurrenten, Andersdenkende dann mit Gewalt unter Umständen unterdrücken will. Und dieser Schritt ist in Dresden verbal und zum Teil auch praktisch in dem letzten Jahr eben gegangen worden. Ja, und was es ansonsten noch so für sachliche Übereinstimmung gibt, also ich meine, dass bei Pegida halt Fremdenfeinde sind, dass da Antisemiten sind, dass da Rassisten sind und so weiter, das ist jetzt nicht so wahnsinnig das Überraschende. Es ist einfach eine rechtsradikale Bewegung. Was mich eigentlich eher besorgt hat, ist, dass man eben nicht einfach sagen kann, das sind eben alles Nazis. Sonst wäre man mit dieser Pegida-Bewegung so fertig geworden, wie man auch mit den Nazi-Aufmärschen zum 13. Februar in Dresden fertig geworden ist. Einfach blockieren, isolieren, fertig. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Da muss man auch sagen, dass die Gegenwehr in Dresden halt einfach versagt hat am Anfang, weil sie auch eine falsche Analyse dieser Bewegung gemacht hat. In dieser Bewegung waren eben Leute, der Opa von nebenan, der Bäcker, der Onkel, ja, also Leute, mit denen jeder in Dresden irgendwie ganz normal Umgang hatte, und deswegen war es dann auch unmöglich, eine große Menge von Dresdnern zu mobilisieren, die sich denen jetzt komplett entschieden wie Nazis entgegenstellen, weil eben jeder einen kannte und dachte, naja, aber der ist ja nun nicht so schlimm. Also das eigentliche Problem ist, dass es einer Gruppe von Rechtsradikalen gelungen ist, auch Leute zu mobilisieren in ihrer Bewegung, die man üblicherweise überhaupt nicht im rechtsradikalen Spektrum verorten würde. Und das macht eben auch die Gegenwehr so schwierig. Zu den Personen, die es da bei Pegida, ums die es bei Pegida gibt, da können wir nachher nochmal einzeln reden, ja. Professor Patzelt, ja, von der TU, einer, der von Anfang an das genauso begleitet wie du, aber einen völlig anderen Blick auf die Dinge hat. Leicht anders. Ja, ich sage völlig anderen. Der redet ja davon, dass es natürlich, so wie du auch es sagst, es durchaus sowas wie, ich benutze jetzt mal den Wort Rattenfänger, obwohl ich das auch total unglücklich finde und auch nicht passend, aber dass es Rechtsradikale gibt, ja, dass denen aber trotzdem alle hinterherlaufen. Ja. Und die Frage stellt sich, das passiert nicht in München, das passiert nicht in Düsseldorf, das passiert auch nicht in Berlin, aber es passiert in Dresden. Und warum passiert das ausgerechnet in Dresden? Ja, es gibt auch viele, die sich dagegen wehren, das irgendwie als spezifisch sächsisches Phänomen zu beschreiben. Man sollte das definitiv nicht so beschreiben, dass man jetzt sagt, ah, die doofen Ossis und so weiter, uns könnte sowas nie passieren, weil das wäre ja einfach nur eine andere Form von Diskriminierung. Aber es gibt schon auch spezifische Gründe, warum das gerade in Ostdeutschland und noch dazu gerade in Sachsen so einen großen Erfolg gehabt hat. Und das liegt eben einfach an dieser spezifischen sächsischen Mentalität und an der politischen Struktur, die sich da seit der Wende entwickelt hat. Also diesem unglaublichen Einfluss der CDU, die seit der Wende da quasi wie der Nachfolger der SED als Staatspartei unangefochten regiert, mal mit dem einen winzigen Koalitionspartner SPD oder FDP zur Abwechslung mal, und mit den rechten Strukturen, die sich da eigentlich ungehemmt entwickelt haben, eben dieses Geflecht aus Burschenschaften, aus Wissenschaftlern, die auf bestimmte Positionen gesetzt wurden, aus Funktionären, Beamten, Polizisten, Verfassungsschützern. Und dieses Geflecht ist eben da und hat über Jahre, wie ja auch die Geschichte des NSU zeigt, einfach das rechte Auge zugedrückt und Strukturen entstehen lassen, die jetzt mobilisierungsfähig sind und große Mengen von Leuten auf die Straße bringen können. Herr Patzelt redet ja mal von besorgten Bürgern, ja. Man müsste die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen, ja. Was soll denn das sein? Was sind denn das für Sorgen? Wenn man da das, was man so aus dem Fernsehen kennt, die Mikrofone reingehalten werden, das sind doch völlig irreale Ängste, was die Leute äußern. Ist es wirklich dieser irreale Wahn, sage ich jetzt schon mal, der die Leute da auf die Straße treibt? Oder? Also ich habe eigentlich das gemacht, was Professor Patzelt von Anfang an den Gegnern von Pegida empfohlen hat oder was er sozusagen vorgeworfen hat, was nicht geschehe, nämlich mit Pegida-Leuten reden. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass man nicht mit den Anführern, aber mit den Leuten auch reden sollte. Gibt sicher Leute, die anderer Meinung sind, die sagen, man müsste da isolieren, blockieren und das reicht. Aber ich habe persönlich selten, aber über das Internet sicherlich mit Hunderten von Pegida-Anhängern Nachrichten getauscht, diskutiert und kann sozusagen ungefähr schon ein bisschen einschätzen, was das für Leute sind, die da mitlaufen. Und ich würde sagen, es ist ungefähr ein Drittel, sind halt einfach beinharte Nazis. Da gibt's überhaupt nichts irgendwie zu diskutieren, das ist sinnlos. Dann gibt's ein Drittel von Leuten, die, sagen wir mal, wirr sind. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie pathologisieren oder so, die aber eine sehr wirre Weltanschauung haben, auch ganz stark mit Verschwörungsideen arbeiten, sich als Opfer von allen möglichen Sachen sehen. Und dann gibt's auch ein Drittel Leute, die man schon sagen kann, wenigstens von vernünftigen Ängsten oder Sorgen ausgehen, also meinetwegen zum Beispiel von der Angst vor dem Islamismus oder so, den es ja wirklich gibt und den man auch nicht leugnen kann, und von da aus dann zu einer sehr übertriebenen, hysterischen Gefahrendeutung kommen. Also es gibt schon diese unterschiedlichen Gruppen, und ich denke, dass es schon sinnvoll ist, mit Leuten zu reden, mit denen man reden kann, weil es hat sich auch gezeigt, einfach nur auf die gesamte Gruppe draufzuhauen, solidarisiert die eher noch miteinander und nützt überhaupt nicht dabei, diese Gruppe irgendwie aufzulockern oder aufzulösen und das Problem zu dann irgendwie zu beenden. Wenn man sich diese Pegida-Demos da montags mal anguckt, ja, mir geht das so, rufen ja diese 10.000, oder neulich waren es ja auch wieder 15.000 zum einjährigen Geburtstag, rufen ja mal, wir sind das Volk und gleichzeitig Volksverräter, ja, oder Volksverräter, wie das ja im Sächsischen immer heißt, aber es meint im Wahrsten wirklich Volksverräter, ja. Und da hast du auch gesagt, da sieht man auch schon die Anleihen bei Goebbels aus diesem Buch, was wir vorhin schon gehört haben, ich sag's für die, kurz zugeschalten haben, der Sozi-Nazi, Fragen und Antworten für den Nationalsozialisten von 1932. Und da hören wir kurz nochmal ein Zitat. Eine schlechtere Staatsform als unsere heutige sogenannte Republik gibt es wohl kaum. Das ist gar keine Republik. Das ist ein internationales Ramschgeschäft, in dem die versteigernden Ausrufer und die meistbietenden Hebräer sich Staatsmänner und Kommissare nennen. Ja, dazu sagst du, ganz ähnlich ist es bei Pegida, weil die benutzen einen ähnlichen Sprech wie Goebbels. Ja, wenn man sich selber zum Volk aufwirft und alle anderen als Volksverräter abkanzelt, dann muss man natürlich irgendwie einen Weg finden, die Demokratie, die es gibt, irgendwie als illegitim darzustellen. Und eine Möglichkeit, die sich da bei Goebbels in dem Text findet, ist eben, sie als Ramschgeschäft, wie es jetzt in diesem Zitat war, heute würde man BRD, GmbH oder so sagen in Querfrontkreisen, also als gekauftes Objekt von internationalen Finanzverschwörern, die bei Goebbels noch ganz offen als Juden bezeichnet werden. Heute heißen die dann irgendwie Zionisten oder Rothschilds oder wie auch immer. Also das ist einfach eine Möglichkeit, die Demokratie zu delegitimieren. Und das Verführerische an der Sache ist natürlich, dass wir ja alle wissen, dass wirklich ökonomische Mächte Einfluss auf die Politik haben, nur dass eben diese Art von Kritik, die dann sozusagen nicht den Kapitalismus kritisiert, sondern irgendwelche obskuren, geheimnisvollen Verschwörungen von Bilderbergern, halt eigentlich das Gegenteil von aufklärerischer linker Kritik sind, sondern die Sache eher vernebeln und personalisieren, moralisieren und eigentlich einer Emanzipation eher abträglich sind. Glaubst du eigentlich, dass es bewusst, dass man sozusagen sich Mustern der völkischen Bewegung der 20er Jahre bedient, um sozusagen heute genau etwas Ähnliches zu tun? Geschieht das bewusst? Also ich glaube nicht, dass es bei Lutz Bachmann bewusste Rückbezüge sind. Dazu ist er, glaube ich, zu dumm. Aber es gibt natürlich Leute, Rechtsintellektuelle, wie zum Beispiel Götz Kubitschek von der Zeitschrift Sezession, der als Stratege bei Pegida mitarbeitet, auch Strategiepapiere veröffentlicht, die man auch nachlesen kann, wo im Grunde diese ganzen Machtergreifungsstrategien aus der konservativen Revolution der Weimarer Republik übernommen werden in die heutige Zeit. Also da gibt's schon eine Traditionslinie, die man auch wirklich nachverfolgen kann. Du hast schon einen erwähnt, wir gehen mal nachher noch ein bisschen auf die anderen ein. Ich würde mal ganz kurz noch bei diesen Parallelen bleiben. Ja, Tatjana Festerling, über die wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer sprechen werden. Was ist das für eine Person? Warum treiben die sich da alle in diesem Umfeld rum? Die argumentiert ja ganz stark wie das, was wir gerade gehört haben. Immer, dass man einen Boykott ausländischer Unternehmen fordert, ja, um irgendwie die deutsche Wirtschaft zu stärken. So, ist schon irgendwie so, oder? Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Also natürlich ist der Grundbestand von jeder extremen rechten Bewegung ist immer der Nationalismus. Also das, auch diese Verbrüderungsideen sozusagen, dass die ganzen rechten Parteien in Europa sich verbrüdern, das scheitert dann meistens in kürzester Zeit, weil sie eben halt doch Nationalisten sind und nicht miteinander klarkommen, wenn sie irgendwie zusammenarbeiten sollen. Also der Grundbestand ist immer Nationalismus und das sieht man bei Pegida auch ganz klar, dass es im Grunde immer um nationale Interessen, unser Volk, unsere Identität und so weiter und so fort geht. Umvolkung ist auch so ein Wort, was man sehr viel auf Pegida-Demos hört. Und auch hier würde ich sagen, hören wir nochmal kurz ein Zitat von Dr. Goebbels. Ja, der war Doktor aus seinem Buch, was wir schon erwähnt haben, der Sozi-Nazi. Die Natur will nicht die Einheit, sondern die Mannigfaltigkeit. Sie will nicht die Menschheit als Einheitsbrei, sondern die Menschheit als Zusammensetzung der verschiedensten Völker und Rassen, unter denen sich der Stärkste immer vor dem Schwachen behaupten wird. So, wo sind hier die Parallelen zu Pegida? Der Begriff Umvolkung kommt ursprünglich eigentlich aus der Ostraumpolitik der Nationalsozialisten. Karl Haushofer, sage ich mal kurz als Stichwort. Mit dem Begriff wurde beschrieben, dass die Juden ausgerottet werden sollten und die slawischen Völker vertrieben und versklavt, um Lebensraum im Osten für deutsche Neuansiedler zu schaffen. Und es ist ja eine generelle Strategie der neuen Rechten wie auch der Pegida-Bewegung, Begriffe umzuwerten. Also Nazi-Vokabeln so umzuwerten, dass man sie den Gegnern zuschreibt. Also angeblich sind jetzt sozusagen die Nazi-Gegner diejenigen, die eine Umvolkung betreiben wollen, indem sie eben Südländer nach Deutschland einschleusen, die dann deutsche Jungfrauen vergewaltigen, um hier Mischrassen zu erzeugen. Das klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber so liest sich das auch in deren Reden und auf deren Seiten. Also die meinen das wirklich. Man kann da auch googeln. Letztens wurde ich auch als Beleg auf so einer Nazi-Seite zitiert, dass die Umvolkung im Gange ist, weil ich einen Artikel mit dem Titel "Es lebe der Volkstod" veröffentlicht habe. Das freut er natürlich, wenn man solche Erfolge feiern kann. Aber ja, also das ist eigentlich genau die Art, wie es funktioniert. Nazi-Vokabeln auf die Gegner ummünzen, um sich sozusagen selber als Opfer zu präsentieren, während man in Wirklichkeit Täter ist. Wir hatten es vorher schon am Wickel. Götz Kubitschek, eine sehr einflussreiche Person bei Pegida, zumindest in dem Vorbereitungskreis mit drin. Für denen, die die nicht kennen, der gilt allgemein als sowas wie ein oder vielleicht sogar der Vordenker der neuen Rechten. Ja, du hast schon genannt, seine Zeitschrift Sezession, wo sich ja rechte, intellektuelle Nationalisten, muss man sagen, darüber austauschen, wie und was man machen könnte. Der ist einer von den Leuten, die dort im Hintergrund mit rumrödern und auch einer der Redner, der dort immer auf der Bühne steht. Unter anderem jetzt beim Geburtstag hat er auch die Reden der Leute von der Lega Nord und ich glaube von der English Defense League übersetzt, ja. Das ist einer, ja, der so dahinter steht, aber es sind ja noch viel mehr. Wir hatten ja schon Tatjana Festerling, ja. Wer oder was ist das? Wie ist die da reingeraten in diesen Kreis? Also darüber rätseln noch viele, was das ist. Sie war, wenn ich mich recht entsinne, mal Pressesprecherin einer Privatbahn in Norddeutschland. Ist dann in Hamburg politisch aktiv geworden im Rahmen der AfD zuerst, wurde aber von der AfD sofort wieder mehr oder weniger hinaus komplimentiert, als sie sich geäußert hat, dass ihr die Hooligan-Proteste von Hogesa, wo es diese Randale in Köln gab, super gefallen haben, die ihre Bewunderung dafür die Hooligans zum Ausdruck gebracht habe, was dann natürlich den Frührentnern bei der AfD sogar zu krass war. Und sie hat dann die Flucht aus dem Westen angetreten nach Sachsen, wo sie eben zu Recht der Meinung war, dass ihre Weltanschauung dort wahrscheinlich auf mehr Gegenliebe stößt und ist seit der Spaltung von Pegida, als diese Katrin Oertel, die zuerst die weibliche Hälfte repräsentiert hat, ausgeschieden ist, ist sie neben Lutz Bachmann eigentlich gleichberechtigt Stimme von Pegida und hat da, glaube ich, einen relativ großen Einfluss eben, weil sie doch recht eloquent ist und recht geschickt demagogische Reden hält, die bei den Leuten ganz gut ankommen. Eine weitere Person in diesem Umfeld, die auch immer auftaucht, das ist dieser Siegfried Debritz, ja, Hool-Umfeld, so viel ich weiß, ja, so früher gewesen ist. Was weiß man denn über den? Also ich habe mich jetzt nicht super intensiv mit dem Siegfried oder Siggi, wie sie ihn auch nennen, beschäftigt. Einfach weil in Sachsen nennt man so Leute eigentlich Blitzbirne. Und ich, also sozusagen, ich kann da die zweite Reihe nicht so ernst nehmen. Also das sind Leute, die aus dem Hool-Umfeld kommen und da aktiv sind und auch Reden halten und so, aber ich glaube, es kommt jetzt dann nicht so auf die einzelnen Personen an. Also ich entsinne mich, glaube ich, dass Siegfried Debritz, als es damals hier in Berlin den Mord an dieser jungen Frau Maria gab, so einen Kommentar schrieb im Sinne von, sie wäre ja selber schuld, wenn sie ein Ausländer mit einem Ausländer zusammen ist, denn da muss man ja damit rechnen, umgebracht zu werden. Also ich glaube, das sagt alles, was man über diesen Siggi wissen muss. Gut, dann zum Abschluss, ja, Lutz Bachmann, unter anderem gegen den läuft jetzt ein Verfahren wegen Volksverhetzung, weil er auf seiner Facebook-Seite im Rahmen, ja, also über Asylanten geschrieben hat, es wäre Viehzeug und Glumpe, glaube ich, ja. Lutz Bachmann kam ein bisschen letztes Jahr wie Kai aus der Kiste, ja. So, wer ist das? Warum? Wieso hat es geschafft, ein Mensch, der mehr oder weniger kriminell war in der BRD, ja, es geschafft, so eine große Bewegung um sich herum zu schauen. Hiro. Ich denke ja immer, das sind V-Männer. Also Hogesa war ja auch der Gründer ein V-Mann. Man weiß ja immer nicht, was da, ich habe manchmal nicht, ich bin ja auch Verschwörungstheoretiker. Okay, gehen wir mal von der Verschwörungstheorie weg und reden über das, was wir wirklich wissen. Was Lutz Bachmann, wie erklärst du das? Warum kann so ein Typ wie Kai aus der Kiste auf einmal auftauchen und spielt auf einmal zumindest regional eine recht bedeutende Rolle, ja? Letztendlich aufklären kann ich es auch nicht. Wenn man sich die Gründungsgeschichte anschaut, dann ist Lutz Bachmann da umgeben. Erstmal muss man dazu sagen, er ist Werbemann, also er hat sein Geld damit verdient, irgendwie Werbung für Puffs und so weiter zu machen. Das war sein eigentlicher Beruf. Und er ist so ein Netzwerker, also er ist offenbar so in gewissen Kreisen so gerade Fußballfans und Sportvereine und so und auch ein bisschen Rotlichtmilieu, ist er ein sehr bekannter Mann, hat einen großen Freundeskreis um sich geschart, dann so ein paar Leute, die bei der FDP oder bei der CDU nicht mehr so richtig zufrieden waren, weil sie eher noch ein bisschen rechter waren, sind dazugestoßen, dann hat sich so ein Freundeskreis gebildet, die haben mit ganz kleinen Demos angefangen und sich dann über Facebook eigentlich potenziert, weil da ganz viele Freundeskreise, so 5, 6 junge Männer, die immer zusammensitzen und sich immer einsam gefühlt haben mit ihren politischen Auffassungen, haben dann plötzlich über Facebook gemerkt, Mensch, da gibt's ja noch mehr, die denken wie wir, da gehen wir auch mal hin. Und so hat sich das Woche für Woche multipliziert und ist dann auf diese Größe angewachsen. Wobei natürlich auch die Presseberichterstattung und der ganze Bohai, der darum gemacht wurde, natürlich auch eine große Rolle gespielt hat. Oh, sie sind jetzt sicher wahrscheinlich auch V-Männer mit drin, aber dadurch lässt sich das nicht erklären, wie es zu so einem großen Erfolg gekommen ist. Und der Typ passt eben auch in gewisser Weise sehr gut zu Dresden, weil er so eine gewisse Dresdner Mentalität anspricht, eben so eine gewisse Prolligkeit, die aber auch einhergeht mit so einem Aufstiegswillen, wo viele Dresdner so aus so einem Milieu zwischen Kleinbürgertum und Proletariat sich so angesprochen fühlen, die auch diese Enthüllungen über die Kriminalität haben ihm auch überhaupt nichts geschadet. Die Leute haben dann eher gesagt, na klar, der hat Dreck am Stecken, bei dem lief nie alles rund, der hat ein bisschen Probleme, ich auch. Und deswegen finde ich den gerade sympathisch und gehe dahin. Also genau dieses Milieu ist da sehr drauf angesprungen und hat ihn sich eher noch mit ihm solidarisiert bei allen Anwürfen, die kamen. Nun hat man ja letzte Woche gesehen, ja, war ja ein Jahr Pegida, dass die Bewegung offensichtlich europaweit recht gut vernetzt ist. Ja, es war ein Redner von der English Defense League da, dann von der Lega Nord, ja, in Italien, jemand von dieser neuen rechtspopulistischen Partei aus Tschechien hat gesprochen. Es gab Grüße aus Polen, ja, in der Slowakei sehr viele Anhänger. Kann man darüber sagen, wie stark ist denn Pegida in diesen rechten Kreisen Europas? Spielen die eine Rolle oder guckt man eher so und sagt, wo ist ja interessant, was in Deutschland passiert? Ich glaube schon, also das ist auch eigentlich das, was mich dazu gebracht hat, darüber zu schreiben, weil ich das schon erschreckend und auch beunruhigend fand, wie so eine Bewegung, natürlich immer im regionalen Maßstab, aber wie so eine Bewegung plötzlich zu so einer Massenbewegung wird, die wirklich eine ganze Stadt überrollt. Also es waren wirklich alle unglaublich, haben alle wie das Kaninchen auf die Schlange geschaut. Es haben am Anfang auch sich ganz wenig Leute irgendwie zu Wort gemeldet. So die Prominenten, die sonst immer ganz vorne weg sind mit Äußerungen zu allen möglichen Themen, haben geschwiegen. Uwe Tellkamp hat bis heute noch nichts dazu gesagt. Der sitzt noch in seinem Thron. Genau. Und das fand ich wirklich unheimlich. Also man konnte da im Grunde in einem Miniaturmaßstab natürlich, der es auch wieder ein bisschen lächerlich aussehen lässt, aber man konnte in dem Miniaturmaßstab sehen, wie eine faschistische Bewegung aus einer kleinen Keimzelle plötzlich zu einer Massenbewegung wird. Deswegen habe ich darüber geschrieben und natürlich sehen da auch europäische Rechte mit Neid und mit Bewunderung drauf, wie denen das da gelungen ist, wollen auch gerne von denen lernen und das Umfeld ist natürlich im Moment super günstig, weil die Rechten ja überall in Europa auf dem Vormarsch sind. Einfach weil das politische Umfeld, die Schwäche der Linken, die Probleme, die gerade zurzeit auftauchen, ihnen einfach ein wunderbares Umfeld für Erfolge liefern. Wenn ich nach Sachsen gucke und nicht nur nach Sachsen, habe ich manchmal den Eindruck, dass sich die Rechte dort bereits schon im Bürgerkrieg wähnt. Ja, also für einige findet dort bereits schon Krieg statt. Bürgerkrieg selber, ja, es werden Flüchtlingshelfer angegriffen, selbst das Technische Hilfswerk wurde angegriffen, Feuerwehrleute werden angegriffen. Und hinzu kommt, wie jetzt vorgestern bei Legida in Leipzig Jürgen Elsässer geredet hat und wieder gesagt hat, dass doch Beamte der Polizei und Armeeangehörige doch endlich den Stiefel hinschmeißen sollten und ja, die Flinte ins Korn werfen und überlaufen auf Seiten der Bewegung. Und Bachmann selber prahlt ja auch mal damit, dass die beste Kontakte ja bis in die Führungsriege der Dresdner Polizei haben sollen. Wie ist denn das einzuschätzen, deiner Meinung nach? Wie geht man denn mit sowas um? Also diese Kontakte gibt es natürlich. Es gibt auf der einen Seite, es kann uns ja jetzt auch nicht überraschen, dass wahrscheinlich, ohne dass man jetzt alle Polizisten oder so vorverurteilen sollte oder über einen Kamm scheren sollte, gibt es natürlich sicherlich mehr Polizisten, die vielleicht rechts vom der Mitte im politischen Spektrum sind als andersrum. Das heißt, natürlich gibt es bei der Polizei auch Sympathisanten, die vielleicht die linken Demonstranten dann auch dementsprechend schlechter behandeln als die rechten. Und es gibt offensichtlich, das zeigt sich ja durch solche Meldungen wie diese Nachrichten, die an Lutz Bachmann gelangt sind, gibt es auch wirklich Maulwürfe von der Pegida-Bewegung in der Beamtenschaft, in der Polizei. Also ja, das ist überhaupt keine Frage. Solange das Einzelfälle bleiben, würde ich jetzt keine große Gefahr daran sehen, aber es ist natürlich schon ein bedenkliches Zeichen. Aber das ist einfach Sachsen. Also was ich vorhin schon beschrieben hatte, eben diese Strukturen, die in 25 Jahren entstanden sind. Der sächsische Verfassungsschutzchef hat jetzt auch letztens entschieden, dass Pegida nicht beobachtet wird vom Verfassungsschutz, weil er eben die Bewegung nach gründlicher Prüfung eben als ungefährlich eingestuft hat. Was soll man da sagen? Wenn das der Verfassungsschutzchef von Sachsen sagt, dann können wir unsere Sorgen begraben. Oder uns, je nachdem. ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt, aber du selber kommst ja aus einer sorbischen Gegend, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht so viel damit zu tun, aber wie ist denn das so bei dir, dein familiäres Umfeld, dein Freundesumfeld in Dresden, ja, und die Leute da auf dem Dorf, wo du herkommst, wie sehen die denn das Ganze? Das ist doch, wie sieht denn das aus? Also ich komme jetzt selbst nicht aus einem sorbischen Dorf, aber es haben sich auch in den letzten Jahren natürlich Anschläge auf sorbische Deutsche in der Lausitz vermehrt. Also es werden nicht nur Schilder mit sorbischen Namen übermalt, sondern es wurden zum Beispiel auch Volksfeste von sorbischen Jugendlichen überfallen von Nazis, weil eben Sorben in das Konzept der rassischen Reinheit nicht hundertprozentig hineinpassen. Und das ist krass, dass das im 21. Jahrhundert passiert. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch der einzige Grund, warum Stanislaw Tillich, der sächsische Ministerpräsident der Sorbe, ist, sich im Gegensatz zum Großteil seiner Partei so klar von Pegida und den rechten Bestrebungen distanziert hat. Während viele in der CDU, halt zum Beispiel der Abgeordnete Sebastian Fischer, doch relativ deutlich Sympathien auch mit den Pegida-Demonstranten geäußert haben. So ein Blog, den du machst, der ja, hat eins zur Folge, dass man einen wahnsinnigen Shitstorm kriegt. Ja, das kennt man ja heutzutage. Alles, sobald man über Flüchtlinge oder Richtung Pegida schreibt, wird man ja überhäuft, ja, mit Kommentaren übelster Sorte. Du nimmst die ja eigentlich fast alle auf dem Blog und kommentierst teilweise. Wie gehst denn du um mit Kommentaren bei dir? Und besonders Leute, die mit dir irgendwie, mir ist so eine alte Frau im Gedächtnis, die gemeint hat, dass sie sich schämen würde, wenn sie so einen Sohn wie dich hätte. Was macht man damit? Ja, man hat seinen Spaß. Also ich würde erstmal sagen, dass es Leute gibt, die es wesentlich schwerer haben als ich. Dadurch, dass ich nur schreibe und mein Gesicht nicht ins Fernsehen halte oder so, geht's bei mir eigentlich noch. Ich bekomme eigentlich hauptsächlich noch relativ zivilisierte Zuschriften, also meinetwegen wie der Grünen-Chef da, Jürgen Kasek oder so, die bekommen eigentlich täglich 8 Morddrohungen, die nehmen das schon gar nicht mehr wahr. So ist es bei mir nicht. Also und ich versuche eigentlich alles zu veröffentlichen, was nicht komplett irre oder eine komplette nur Beleidigung ist. Also ich versuche durch dieses Veröffentlichen und Kommentieren und Beantworten den Leuten immer so den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sagen, ja, wir werden mundtot gemacht, wir dürfen nicht mehr sagen, was wir wollen. So, also das will ich sozusagen genau, da will ich genau das Gegenteil beweisen, indem ich eben diese Kommentare so veröffentliche, wie sie sind, weil die entlarven sich eigentlich meistens schon selbst. Kannst du vielleicht mehr für die Leute, die das erste Mal damit gerade konfrontiert sind, was das für Sachen sind, die man dir so vorwirft oder woran die Leute sich so abarbeiten? Außer, dass man halt mundtot gemacht wird und diese BRD GmbH, wie du sie vorhin nanntest, oder dieses Regime ihre Meinung halt völlig unter den Teppich kehren möchte? Ja, ich würde sagen, ein großer Teil der Briefe ist wirklich mit dieser Islam-Sache befasst. Also da kommen unglaublich viele, die mir dann schreiben, was da alles beim Islam los ist und dass die uns islamisieren wollen und dass sie irgendwie uns alle umbringen wollen und so weiter und so fort. Das ist sehr viel und dann auch wirklich diese Angst vor der Umvolkung, die ganz viele umtreibt. Also diese Grundangst, da kommen dunkle, haarige Bestien aus dem Süden, die unsere Frauen vergewaltigen wollen, um unser Volk eben auszulöschen. Und das ist wirklich ganz stark vorhanden und ja, damit muss man dann irgendwie klarkommen. Wie argumentierst du? Also wie kann man mit solchen Leuten noch versuchen, normal zu argumentieren? Ich meine, es ist ja klar, wenn man versucht, so einen Diskurs aufzunehmen, den du dann mit ihnen führst, heißt ja auch in dem Moment, man muss es ja erstmal ernst nehmen, ja. Anders fühlen sich ja die Leute auch nicht wahrgenommen. Du machst es ja auch erstmal, aber gegen so eine irrsinnigen, ja, sag ich mal, völlig wahnhaften, nicht belegbaren Argumente, wie will man, kann man doch gar nicht gegen argumentieren. Und darum geht es denen doch wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Man erreicht die doch nicht. Oder wie sieht das aus? Nee, also jetzt gegen sozusagen so komplett durchgedrehte hilft nichts mehr. Da hilft höchstens noch Humor oder Spott oder so. Da kann man nichts mehr machen. Aber man kann zum Beispiel mit Leuten, die einem so schreiben, aber der Islam ist eben gemeingefährlich und bösartig und kann man denen zumindest schreiben, pass mal auf, könnte es nicht vielleicht doch sein, dass nicht alle Leute, die irgendwie Muslime sind, Bestien sind, könnte es dann nicht doch sein, dass wenigstens ein paar normale Leute sind und dann kriegt man manchmal so Antworten zurück, naja, okay, na klar, es sind nicht alle bösartig und dann sozusagen hat man zumindest bei einem schon mal so eine kleine Schraube im Kopf gelockert, die so dieses fest eingestellte Blickmuster irgendwie da auflockert. Also es ist, ich hoffe es, sonst müsste man sich ja begraben lassen, wenn man überhaupt keine Hoffnung hätte, irgendwas zu erreichen. Also ich hoffe immer noch, dass man doch ein bisschen was